31. Abschnitt Atlantis und Bibel. Aus dem vorgehenden Abschnitte geht schon hervor, dass Atlantis und Bibel in einem sehr nahen Zusammenhang stehen. In den nachfolgenden Darlegungen soll nun versucht werden, diese Zusammenhänge in kurzen Zügen gemeinverständlich klarzulegen und die Herkunft der Bibel darzutun. Wir haben gefunden, dass die Wissenschaft und Kultur der arischen Atlanta eine überaus hohe und reiche war. Arisch-atlantisches Wissen verbreitete sich in der ganzen Welt wie germanisches in der Gegenwart. So wird in der altindischen Literatur der Brahmanen gesagt, dass ein gelehrter Astronom, Astrologe und Magier aus Atlantis namens Asura Maya in Indien Werke hinterlassen habe, auf denen die Chronologie und Berechnungen der brahmanischen Gelehrten beruhten. Auf Asura Maya weist die indische epische Literatur als einen der ältesten Astronomen in Aryavarta, das ist die Wiege der Arya, hin. Von ihm hatten die ägyptischen Priester die Kenntnis der Tierkreise. In Südindien wurden Bruchstücke unermesslich alter, dem atlantischen Astronomen Asura Maya zugewiesenen Werke gefunden. Asura Maya wird ein Zögling von Surya, dem Sonnengott selbst, genannt, also war er nach der Geheimsprache der Alten ein Göttersohn, ein Arya. In seinen Werken erwähnt er des Öfteren die atlantischen Inseln. Der gelehrte Jesuit Pater Kircher kommt nach dem Studium der orientalischen Sprachen und Schriften zu dem Schlusse, dass alle Legenden von Atlantis im Grunde bloß die Enthüllung einer großen Wahrheit sein müssen. Literarische Nachlässe von Atlantern fanden sich zweifellos auch in assyrisch-babylonischen, mittelamerikanischen und ägyptischen Bibliotheken. Wir werden diesbezüglich noch große Überraschungen erleben. Es ist als sicher anzunehmen, dass die chaldäischen und persischen Magier Atlanter oder Nachkommen derselben waren, wie auch die keltischen und germanischen Druiden. Als die Verfolgung der Arier auf Atlantis begann und die arisch-atlantischen Gelehrten vom niederrassigen Pöbel vertrieben wurden, da hielten sie ihr Wissen geheim und teilten es nur solchen Ariern mit, die sie für würdig hielten, ihre Schüler und Mitwisser der arischen Weisheit zu sein. Ein Schleier des Geheimnisses sollte über die geschichtlichen, naturwissenschaftlichen und religiösen Kenntnisse geworfen werden, damit sie von Unwürdigen nicht entweiht würden. Offenbar hatten die furchtbaren Ereignisse auf Atlantis die Arier gelehrt, dass es gleichbedeutend mit Selbstmord wäre, wenn sie die Untiere und Heiden weiterhin mit Kenntnissen ausrüsteten, die von jenen nur als Waffen im Vernichtungskampf gegen die Arier benutzt würden. Ähnliche Erfahrungen haben wir Deutschen im Weltkrieg gemacht. Auch Goethe hat seine Erkenntnisse zum Teil versteckt, so im Faust. Christus warnt davor, Perlen vor die Säue zu werfen und verhüllt seine wahre Lehre durch Gleichnisse und Bilder. Die Ergebnisse der arischen Forschungen auf dem Gebiete der Rassenkunde mussten erst recht verborgen und im Geheimen gelehrt werden. Jedes öffentliche Vertreten des Rassenzuchtgedankens musste dort, wo das Niederrassentum herrschte, sorgsam vermieden werden, um nicht die blutige Rache desselben herauszufordern, wie wir es in der Gegenwart erleben. Die in die arische Weisheit Eingeweihten bildeten eine durch die ganze Welt hindurch verbreitete Brüderschaft nach der Art des Freimaurerordens. In der Regel waren sie Priester in den von ihnen geleiteten Tempeln und Lehrer an den initiierten Schulen, an den Schulen der Eingeweihten. Letztere waren auf heiligen Bergen, in heiligen Grotten und Hainen und in Pyramiden und Tempeln durch die ganze Welt hindurch. Ich werde den Nachweis hierüber in einem gesonderten Werke erbringen. Zu den in arische Weisheiten Eingeweihten gehörten in Deutschland die Irminen und Armanen, das ist die Priester und Lehrer und Bewahrer des arischen Weistums. Ist Deutschland heute der wissenschaftliche Mittelpunkt der ganzen Welt, so stammte in ältester Zeit die Grundlage der arischen Weisheit ebenfalls aus dem heute so verachteten Deutschland, aus dessen von Karl dem Großen später roh zerstörten Irminen- und Armanenschulen. Die Aufnahme der Hierophanten in den geheimen Bund der Initiierten oder Adepten erfolgte nach Durchlaufen verschiedener Stufen unter bestimmten äußeren Formen und Gebräuchen unter einem Ritus, der zum Teil in der Freimaurerei und in der Kirche erhalten geblieben ist. So musste sich der Novize in Ägypten nach Ablegung einer Reihe von schweren Prüfungen in dem Porphyrsarkophag im Inneren der großen Pyramide legen. Sie war das Taufbecken, in welchem der Neophyt wiedergeboren und zum Adepten wurde. Auch die riesigen Monolithen, Türme, Ringwälle, Steinkreise und Stufenberge, später vielfach Stätten wüsten Götzendienstes, dann auch die unterirdischen Gänge und Krypten, der Sonnentempel und heiligen Berge waren Stätten zur Einweihung, siehe Blavatsky, zweiter Band. Ihre gewaltigen, im Laufe von Jahrtausenden vermehrten Kenntnisse und Weistümer legten die atlantisch-arischen Weisen in einer nur ihnen bekannten geheimnisvollen Bilderschrift nieder, mit der sie Denkmäler, Tempel und Grabgemache beschrieben und die begreiflicherweise überall eine große Ähnlichkeit aufweisen. Sie verewigten ihre Weistümer auch in heiligen, sorgfältig gehüteten Schriften, deren Zahl sich allmählich ins Ungeheure vermehrte. Welche wissenschaftlichen Werte die zerstörten Tempelbibliotheken von Assyrien, Chaldäa, Babylonien, Persien, Indien, Ägypten, Gallien und Mittelamerika enthielten, ist unschätzbar. Von der Zahl ihrer Werke bekommt man eine schwache Vorstellung, wenn man sich folgende geschichtliche Tatsache vergegenwärtigt. Cäsar verbrannte eine Riesenbibliothek der keltischen Druiden in Alesia in Frankreich. Leo der Isaurier 300.000 Handschriften zu Konstantinopel. Diokletian 296 die esoterischen Werke der Ägypter und ihre Bücher über Alchemie. 389 der christliche Pöbel auf Betreiben der Juden und des christlichen Erzbischofs Theophil nicht weniger als 700.000 Rollen der weltberühmten Alexandrinischen Bibliothek und später die mohammedanischen Eroberer den Rest. Die dadurch für die Wissenschaft und Kultur entstandenen Verluste sind unschätzbar. Wir müssen erst mühsam, Schritt für Schritt, wiederfinden, entdecken und erfinden, was jene weisen Arier an geistigen Kulturgütern in jenen Schriften hinterlassen haben. Zum Glück blieben uns noch Reste jener geheim gehaltenen arischen Lehren in Tempel- und Grabinschriften, zahlreichen Tontafeln assyrisch-chaldäischer Bibliotheken und vor allem in uralten indischen Geheimschriften und ägyptischen Papyrusrollen erhalten. Fortwährend werden neue Papyri entdeckt und mühsam entziffert und der Schleier, der absichtlich über die Vergangenheit in altersgrauer Vorzeit gebreitet wurde, beginnt sich zu lüften. Die bekanntesten noch vorhandenen Schriften des Altertums sind das ägyptische Totenbuch, assyrisch-babylonische in Keilschrift geschriebene Tafeln und Zylinder, die Rigveda, die ältesten arischen Berichte über die Geschichte der Arier in grauester Vorzeit, die indischen Upanishaden, das sind die Geheimlehren, die Mahabharata, die Puranen, die persische Zendavesta, die Lehren des Konfuzius und Lao Tse, die Bücher der griechischen Weisen, die Sagen Homers, die Gesetze des Manu, das gewaltige babylonische Götterepos Inuma Ila, die Edda, die äolischen Jahrbücher, die babylonische Schöpfungsgeschichte des Berosus.